Was aber vielleicht erwähnt werden sollte, ist, dass bei der AfD jeder dritte, wohl jeder dritte Sympathisant oder Wähler in NRW einen Migrationshintergrund hatte. Ja, so ein schon ziemlich Mainstream-Thema, so die Wahlergebnisse in der NRW. Das wird jetzt überall besprochen. Und, okay, ich frage erstmal direkt in die Runde, wer von euch war überrascht? Zur NRW? Ja, die NRW, wen haben die NRW-Ergebnisse überrascht? Seien wir ehrlich. Ehrlich gesagt, ich war nicht überrascht. Ich würde auch nicht. Das war keine Partei. Okay, was mich ein wenig überrascht, ist, dass die Linke nicht in den Landtag gezogen ist. Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich mit den Grünen gerechnet, dass sie den Absprung nicht schaffen, aber dass die Linken sind, da war ich sehr überrascht. Ja. Das war der Part, wo ich gesagt habe, okay, stimmt, das ist, hast du recht, muss ich mich korrigieren. Ja, das war die einzige Überraschung, war, dass der AfD in den Landtag kommt. Das war für mich klar. Ja, absolut. Dass die SPD wahrscheinlich verlieren wird, war auch ziemlich klar, weil der Schulz-Zug mittlerweile dass die Liberale Geschwindigkeit fährt. Damit habe ich auch gerechnet. Zwar vielleicht nicht so stark zweistellig, aber ich habe schon mit den Liberalen gerechnet. Und ein weiterer interessanter Fakt ist, dass, wie hieß die SPD von NRW? Jetzt hängt mein Namensgedächtnis. Kraft! Genau, das Kraft dass er abgedankt ist. Das war auch ein interessanter Fakt. Nein, ich meine, bei so einer Niederlage, also ich glaube, auch selbst wenn sie knapp verloren hätte, wäre sie zurückgetreten. Aber das war einfach eine Katastrophe. Das war jetzt keine knappe Niederlage. Das naja, ich muss sagen, so FDP haben schon ziemlich gute Kampagne gemacht. So PR-mäßig war es ziemlich... Also sie selbst hatte auch als Ministerpräsidentin, als Person, als politische Figur keine schlechten Werte. Die Partei hatte aber schlechte Werte. Das heißt also, sie hatte schon eine relativ hohe Zustimmung als Ministerpräsidentin von NRW. Jedoch die Parteienkoalition, der sie vorstand, weniger. Und wenn du dir anschaust, die Linke hat ganz klar verloren. Also Mitte links, links. Und die Konservativen haben enorm zugelegt. Gut, die Piraten, das ist auch so eine Randnotiz, die Piraten sind wohl Geschichte. Die sind faktisch jetzt nur noch eine kleine Splittergruppe und das durchgehend auf dem gesamten Bundesgebiet. Also in den letzten Wahlen sind die Piraten komplett untergegangen. Ja. Gut, und ich denke, das läuft darauf hinaus, dass Mutti wiedergewählt werden wird. Ja, das glaubt er sowieso. Oh, bitte nicht. Was wäre denn dein Wunsch, Simon? Was sollte passieren? Ja, also ich bin natürlich schon eher ein bisschen linker eingestellt. Also alles links von der CDU, obwohl man würde ja quasi, ich hätte sogar noch die F, also das ist natürlich... Also ich finde sogar die FDP besser wie die CDU, also. Und was, weißt du, was sie über Drogen denken, so die Parteien? Gibt es da Unterschiede? Das ist halt auch immer so das Ding, quasi mir ist ja natürlich Drogenpolitik immer sehr wichtig und da weiß ich halt, dass die CDU ist ja wirklich die einzige Partei, die da wirklich krass anti ist. So die FDP, die Linken, die Grünen, die Piraten, die sind alle für eine liberalere Politik und selbst die SPD mindestens zur Hälfte. Und von dem, also und generell, ich bin ja generell für, also für, ja, ich weiß nicht, also ich will ja wissen, ich wähle wahrscheinlich die Linke, würde ich sagen. Die Partei finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt nicht so der Experte, ich will mich da jetzt hier nicht irgendwie was sagen, wozu ich keine Ahnung habe. Ja, aber ich möchte dich fragen, ich möchte, deswegen will ich wissen, was gibt es da über das Thema Drogen, weil du da Experte bist, gibt es da Unterschiede zwischen... keine Ahnung, CDU, SPD, FDP... Ja. Ja, also wie gesagt, also die Linken und die Piraten, die sind die liberalsten, was es angeht. Also die haben oft in ihrem Parteiprogramm stehen gehabt, dass sie für alle Drogen Entkriminalisierungen sind. Und die Grünen sind auch ziemlich liberal. Also ist es nicht einstimmig, aber da habe ich auch sehr oft Mitglieder der Parteien gehört, dass sie quasi für eine Entkriminalisierung von allen Drogen sind. Bei der FDP ist es so, dass auch die ganze SPD ist für eine Legalisierung von Marihuana. Ich glaube sogar die jungen Liberalen sind sogar auch für eine Legalisierung von allen Drogen oder gerade dabei, das zu entscheiden, dass sie dafür sind. Und die CDU ist, wie gesagt, die einzige Partei, die krass gegen jegliche Form von Liberalisierungen sind. Die SPD, die ist zur Hälfte Marihuana-Legalisierung und die AfD, die haben wir jetzt noch gar nicht betrachtet, was das Thema angeht. Die sind auch komplett wie die CDU, komplett gegen irgendwelche Veränderungen. Also das ist quasi nur die CDU und die AfD sind am krassen Anti. Und deswegen, ja, aber junge, halt von aber junge Parteien Alternative, aber junge Alternative ist doch für die Legalisierung. Ach so, sind sie tatsächlich? Das weiß ich nicht. Das hat Frauke Petri in ihrem Interview für Thilo Jung damals erwähnt. Ich fact-check das mal eben. Was aber vielleicht erwähnt werden sollte, ist, dass bei der AfD jeder dritte Sympathisant oder Wähler in NRW einen Migrationshintergrund hatte. Oh! Ja, glaube ich, das ist bundesweit nicht in Erwähnung. Also zumindest, ja, ich weiß nicht, ob bundesweit, aber zumindest wurde das dann auch in Spiegel Online, gab es dazu auch einen Bericht, dass jeder dritte potenzielle Wähler, also vor den Wahlen, der mit der AfD sympathisierte, Migrationshintergrund aufwies und wohl die AfD besonders stark in den alten Bastionen der Sozialdemokratie im Ruhrgebiet punkten konnte. Ja, aber es ist schon klar, warum es so ist. Es ist einerseits. Leo, ich habe jetzt gerade mal gefact-checkt. Also das Parteiprogramm der Jungen Alternative Berlin zumindest habe ich gerade gefunden. Sie sind gegen die Legalisierung von Cannabis. Ah, okay. Naja, dann hatte Frauke Petri. Oder vielleicht bezog sie sich auf eine andere Junge Alternative. Also ich habe es jetzt gerade in Berlin, ist dagegen auf jeden Fall. Oh, okay. Stopp, das ist das Programm von September 2015. Ich nehme es zurück, vielleicht finde ich gleich noch ein aktuelleres. Okay. Ja, ich meine, zum Thema Migranten bei AfD, ich glaube, es ist eines oder so quasi so Arbeiterschicht für AfD. Es ist einerseits aus Protest und Protestfehler und einerseits sind es, glaube ich, die Migranten, die tatsächlich mit vielen Migrationsproblemen jeden Tag zu tun haben, oder? Also, ich finde es wohl auch in den Medien despektierlich, direkt oder indirekt, als so eine Art Verteilungskampf der Unterschichten dargestellt. Das wurde einfach so abgetan. Das heißt, dass die gut Situierten das einfach nur als ein Phänomen von Verteilungskämpfen, dessen, was die Volkswirtschaft übrig hat für die Unterschichten, dass diese Unterschichten darum kämpfen. Das heißt, Migranten in der zweiten, dritten Generation gegen die Neuankömmlinge. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Was auffällt, ist, dass besonders Russlanddeutsche sehr stark in der AfD vertreten sind, als Parteimitglieder und auch als Sympathisanten und Wähler. Aber das ist generell so bei Russen. Russische Migranten in allen Ländern, auch in den USA, die sind alle sehr, sehr konservativ. Ja, und sie waren früher bei CDU und jetzt sind sie bei AfD. Und in Amerika sind sie alle für Trump und Bush, oder waren für Bush. Krass. Und das ist generell so, vor allem die Älteren, weil sie alle aus der Sowjetunion kommen und wissen, was Sozialismus ist, aus den ersten Händen sozusagen. Ja. Deswegen, und das ist so ein Phänomen, wenn sie nach Westen kommen und im Westen quasi kriegen diese linke Ideen mit, sind sie ziemlich quasi ein bisschen überfordert damit. Weil es ist, weil solche Partei wie die Linke ist zu links für die Russen. Ja. Die vor allem für diejenigen, die in der Sowjetunion gearbeitet haben. Also macht es auch sehr einfach mit dieser Diagnose, also mit dieser Analyse. Es sind die Unterschichten. Ich glaube, damit macht man das Phänomen zu leicht. Man konstruiert sich da etwas. Ich finde das auch ein bisschen abfällig. ich denke, das ist viel tiefgreifender. Vielleicht ist es so, dass bestimmte Migrantengruppen europäischen Ursprungs eher die AfD wählen und vielleicht Migrantengruppen außereuropäischen Ursprungs eher nicht. Ich glaube, dass da mitunter da eher eine kulturelle Trennlinie besteht. Also eine Sache quasi, die mich jetzt noch interessieren würde, also ich habe mich jetzt da null mit der AfD jetzt zum Beispiel in NRW beschäftigt, weil immer wenn es heißt AfD, dann geht es um Ausländer und so. Mich würde es mal interessieren, was hat, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt überhaupt wisst oder wie ihr da drin seid, mit was hat die NRW, die AfD in der NRW noch beworben, außer irgendwie Flüchtlingspolitik, würde mich jetzt mal interessieren. So, vielleicht konnten sie ja ein paar ausländische Voter durch das fetchen, sozusagen. Wisst ihr das? Hauptsächlich Themen, die damit eher populistisch verknüpft werden, wie das Thema Sicherheit. Das heißt, hohe Kriminalitätsrate in bestimmten Regionen und Milieus in Nordrhein-Westfalen. Das Thema Bildung. Ich habe sehr viele Plakate gesehen von der AfD, speziell zum Thema Bildung. Also wenn wir nur von der Promotion quasi, nur von den Plakaten ausgehen, ist es tatsächlich so, dass es geht um die Zukunftsförderung, Zukunft von Kindern. Zum Beispiel gab es ein Plakat mit einem Mädchen, ich glaube, im Hintergrund steht der Kölner Dom, wo der dann sagt, mit 18 ist sie dann glücklich, dass ihre Eltern AfD gewählt haben. Dann gab es da auf jeden Fall Plakate bezüglich von No-Go-Areas in bestimmten Gebieten Deutschlands. Also ja, was Gustavo auf jeden Fall gesagt hat. Es geht auf jeden Fall ein Querschnitt zwischen Bildung, aber auch innere Sicherheit. Mhm. Womit die CDU aber auch geworben hat. Allerdings, also es gab eine ziemliche Deckungsfläche zwischen CDU und AfD mit Schwerpunkten. Also Kriminalität, Bildung, Verschuldung. Enorm verschuldet, wie viele andere Bundesländer auch. Mhm. Das könnte auch vielleicht zu einem Problem werden, die enorme Verschuldungsrate des Bundeslandes. Und man versuchte dann auch zu punkten, besonders in den Regionen, in denen nach wie vor diese Umstrukturierung nicht funktioniert hat. Also die gesamte Rhein-Ruhr-Schiene, die Gebiete der ehemaligen Schwerindustrie, Bergbau, Verhüttung und so weiter und so fort. Ich denke, dass man da gestärkt oder verstärkt versuchte, Kampagne zu führen. Und da hat auch die AfD besonders gepunktet. Die Liberalen waren sehr stark in den Wahlbezirken, die sich durch ein hohes Durchschnittseinkommen auszeichnen. Das heißt zum Beispiel Düsseldorf, Bonn. Dort in diesen Städten war die FDP besonders stark. Da gibt es auch ein klares Gefälle, wenn man sich die Wahlbezirke anschaut in NRW, zwischen Stadt und Land. Ländliche Regionen wählten eher CDU, städtische Gebiete eher Sozialdemokratie, beziehungsweise als Alternative dazu dann vielleicht auch im Ruhrgebiet AfD oder Linke zum Beispiel. Ja, ich finde es interessant, dass CDU... Ich höre dich auch. Hast du vielleicht dein Mikrofon irgendwie rausgesteckt? Nee, mein Mikrofon ist hier, also es ist bei jemandem von euch dann. Okay, aber jetzt höre ich dich. Okay, alles gut. Die Sache ist halt, ich finde es ganz interessant, dass CDU wirklich als krasse Oppositionspartei ihre Plakate macht und da stand immer so, und wir Schnauze voll, oder im Sinne so, Schnauze voll mit der Unsicherheit oder seid ihr damit unzufrieden? Wirklich, das war, als ob es AfD war oder Linke. Das war echt lustig. Die CDU als totale Oppositionspartei. Aber ja, die FDP-Kampagne habe ich richtig geil gefunden. Wirklich aus so Medien, also handwerklich war es sehr gut. Wirklich, die Plakate waren wirklich... Die waren immer auf dem Punkt, ich habe keine Plakate gesehen im Sinne für alles Beste oder weißt du so. Also ich merke es auch. Das war immer Botschaft, es gab immer Botschaft. Ja. Wirklich, über Schulen oder über sie, es war immer konkret. Ja. Und, also ich merke das auch an mir. Wurde, ich wollte nur sagen, ich merke es auch an mir, bei mir selbst ist, finde ich, die Meinung der FDP in letzter Zeit sehr gestiegen. Also früher fand ich die FDP schlimmer als die CDU, aber mittlerweile, finde ich, habe ich schon aus deren Lager wirklich also ein paar ganz viele vernünftige Sachen gehört, würde ich sagen. Also ich habe es nicht explizit mit NRW-FDP beschäftigt, aber generell hört man da ab und zu mal vernünftige Sachen. Was du wirst älter. Du wirst älter und konservativer. Ja, also ich finde es halt generell, weil du sagst, was zum Beispiel, die FDP ist ja sozusagen eher so Unternehmer ausgerichtet. Und so, die ist ja eher so vom Glauben her, dass es gut sein kann, wenn Unternehmen weniger Steuern zahlen und damit sie dann quasi mehr Leute einstellen kann. Und ich sehe den Punkt, sehe ich, muss ich sagen. Also ich würde wahrscheinlich eher links schon wählen, aber ich sehe schon, wie es Sinn macht, dass man fette Unternehmen nicht mit 80% Steuern belastet, weil, keine Ahnung, es führt ja auch dazu, dass die Leute, alle großen Unternehmen, die gehen alle nach Luxemburg mit ihrem Unternehmen oder nach Irland, dass sie keine Steuern zahlen. Und wenn man so machen würde, quasi, dass man Deutschland so für Unternehmen die Steuerbedingungen verbessert, dann, dann könnte man da auch wirtschaftlich voranschreiten, sozusagen. Da, ja, quasi, liebe FDP heißt ja schon, also die Liberalen, also die sind ja so generell, was so Wirtschaft angeht, so eher für eine liberalere Marktwirtschaft. Und ich sehe das auf jeden Fall, wie das Sinn macht. Also für mich ist der wichtigste Aspekt des Liberalismus und demnach sollte zumindest bei liberalen Parteien sein in Deutschland und weltweit das Verhältnis von Staat und Bürger, dass man möglichst viele Freiheiten aufrechterhält. Bereich Datenschutz, Bereich Privatsphäre, Bereich Identität. All diese Bereiche, die eigentlich urliberale Bereiche sind oder Themenkomplexe, diese sollten auf jeden Fall auf, also jedes Land, auch ein Land wie Deutschland, braucht eine Kraft, die da aktiv entgegenwirkt, wenn bestimmte Freiheiten eingeschränkt werden vom Bürger durch den Staat oder Institutionen. Ja. Und es gab einige Vertreter, also jetzt war der FDP zum Beispiel, Lauthäuser Schnarrenberger, was für eine Politikerin bei der FDP in der Vergangenheit, die dafür sehr stark eintrat, für diesen Urgedanken des Liberalismus. Ich weiß nicht, wie jetzt diese neue Riege der FDP dazu steht, ob es eine reine liberale Partei im wirtschaftlichen Sinne ist oder sein wird in Zukunft, oder ob auch dieser Bereich der bürgerlichen Freiheiten auch eine wichtige Rolle parallel dazu spielen wird. Es gibt immer diesen Vorwurf, haben die FDP teilweise auch berechtigt, in der Vergangenheit, man konzentriert sich, was das Liberale angeht, ausschließlich oder verstärkt auch die Wirtschaft und weniger auf den Bürger und seine Freiheiten. Also Sally schreibt gerade, Sally ist, habe ich auch gerade gelesen. Er schreibt gerade, dass schreibt, die FDP legt gerade im Öffentlichen mehr Wert auf gesellschaftliche Freiheit anstatt auf die Freiheit der Wirtschaft. Ja, das ist auf jeden Fall auch gut und ja, das generell, ich bin generell das ein Konzept von, also alles, was liberal ist, finde ich gut so. Das heißt, du bist ja fast schon libertär oder was? Nicht so, also nicht so extrem, aber. Aber auf jeden Fall weniger Staatseinmischung. Ja, wenn du für die Liberalisierung der Drogen, Liberalisierung aller Drogen bist, dann bist du definitiv ziemlich liberal. Ja. Aber mich interessiert, ich habe leider keine Ahnung, wie FDP zu GEZ steht. Wisst ihr das? Sind sie dafür oder dagegen oder ist das ihnen egal? Also es wird zu ihr stehen, dass sie dagegen sind, aber ich weiß es nicht. Ja, weiß ich nicht. Auch. Also welche Parteien waren denn klar dagegen, soweit ich verstanden habe? Also das ist AfD. Also Lindner hat 2016 gesagt, im September 2016 habe ich gerade einen Medienartikel, zu groß, zu intransparent, zu teuer, FDP-Chef Lindner pflichtet Seehofers ARD-ZDF-Plänen bei. Also da ist auf jeden Fall definitiv Kritik. Okay, also FDP. Ja. Hätte man aber. Sozialdemokraten und Christdemokraten haben sich eigentlich nie dagegen ausgesprochen. Also. Ja. Nee, da ging es tatsächlich darum, dass die ARD und ZDF fusioniert. Und da findet Lindner zum Beispiel eine gute Idee. Ja.